akustische Version von Wind of Change, dem Lied der Hannoveraner Scorpions damals zu Glasnost und Perestroika. 1974 gewann ABBA den europäischen Grand Prix, natürlich mit Waterloo, damals in der Hitversion auf Englisch gesungen und auch beim Wettbewerb selbst in Brighton. Waterloo gab es aber auch noch in einigen anderen Sprachen, auf Schwedisch, Deutsch oder hier Französisch.